1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schon wieder sind wir da. Das Wochenende ist rum. Ich hoffe, es geht euch gut. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer montags offene Sendung, freie Themennacht. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, der möge jetzt anrufen. 0800 220 5050. Das ist unsere kostenfreie Nummer. Oder bitte mailen domian@wdr.de. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert und über das ihr gerne hier mit mir reden wollt. So, der erste Anrufer ist Marco. Marco ist 20. Hallo Marco. Hallo Domian. Marco, um was geht's? Ja, es geht um meine Freundin. Und zwar habe ich seit 8 Tagen eine Freundin. Seit 8 Tagen? Seit 8 Tagen, ja. Ja. Und wir kennen uns jetzt so ungefähr einen Monat. Und ich habe heute halt erfahren, beziehungsweise gestern Abend, dass sie bei Pro Anna ist. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, sag mir was. Das ist eine sehr merkwürdige Internetvereinigung von magersüchtigen Frauen, die das auch noch toll finden, dass sie magersüchtig sind. Genau. Mal so ganz grob gesagt. Genau, also die haben so Gebote wie, du sollst unsichtbar werden. Genau, also musst du dünner werden, dünn sein ist wichtiger als gesund zu sein und sowas. Ja, so ein absoluten Schwachsinn, ja. Genau, und ich mache mir halt jetzt ziemlich große Sorgen um sie. Aha, also deine, was ich machen soll. Diese Freundin ist also magersüchtig oder bulimisch erkrankt. Mhm. Wie dünn ist sie? Also die ist 1,76 und wiegt knapp 50 Kilo, also sehr dünn. Schon sehr dünn. Hat sie dir das, ich habe es gerade nicht richtig verstanden, hat sie dir das gebeichtet oder bist du eher so auf die Schliche gekommen? Sie durfte mir das ja nicht sagen, also das steht in diesem Vertrag, den sie haben, mit sich selbst und Pro Anna und diesen ganzen Scheiß und und sie hat mir halt nur eine SMS geschrieben, dass sie Probleme hat. Und dann habe ich sie halt angerufen, dann meinte sie, ja, ich kann dir das aber nicht genau sagen. Und ich bin ein ziemlich neugieriger Mensch und habe dann angefangen halt zu fragen. So. Und dann sind wir halt aufs Essen gekommen und alles Mögliche. Mhm. Und dann habe ich halt erst gedacht, sie hätte Bulimie. Mhm. Und meinte, ja, fast. Und dann habe ich halt weitergefragt, dann meinte sie, ja, ich darf dir das nicht sagen. Dann habe ich halt gefragt, wieso darfst du mir dann das nicht sagen? Dann meinte, ja, Anna verbietet mir das. Natürlich gefragt, wer Anna ist. Weil du keine Ahnung hattest, was das ist. Ja, genau. Mhm. Und dann meinte sie, ja, das ist die Abkürzung der Krankheit, ich kann dir nicht mehr sagen. Und dann meinte ich, ja, was ist denn, wenn du mir mehr sagst? Dann meinte sie, ja, dann bricht alles zusammen. Und dann bin ich einfach mal im Internet gucken gegangen und habe dann halt gesehen, dass es dieses Pro-Anna gibt, wo halt drin stand, dass es mit magersüchtig ist. Mhm. Und habe halt diese Gebote gesehen und Fotos und war total schockiert und hat sie dann darauf angesprochen. Ja. Dann hat sie erst mal bestimmt 5 Minuten am Telefon geschwiegen und hat dann gesagt, ja, jetzt wo du es weißt, darf ich dir auch mehr erzählen. Ja. Und das ist halt total krass, also die Fotos, die ich da gesehen habe, also es ist, ich habe mich am Anfang lustig darüber gemacht, weil ich meinte so, ja, diese Anna scheint ja sehr streng zu sein, wenn sie dir Sachen verbietet. Ja. Und jetzt ist es halt so, dass ich denke, wie helfe ich ihr am besten? Ja. Das ist echt nicht gesund. Ey, das ist in der Tat eine völlig verantwortungslose Aktion, diese Community. Wobei ich nicht wusste, was du gerade erzählt hast, dass die Mitglieder, die sich da angeschossen haben, die dürfen nicht anderen erzählen, dass sie dabei sind. Nee, sie dürfen nichts sagen, weil sonst wären sie eine böse Anna. Also was für ein Schwachsinn. Was für ein Scheiß das ist, also wirklich. Weil die sind mitverantwortlich, dass sie junge Menschen, vorwiegend Mädchen, ins Unglück ziehen oder sich gegenseitig ziehen lassen und so weiter. Also das Ziel von denen ist, so dünn wie möglich zu werden. Ja. Das ist echt. Deine Freundin isst also sehr wenig. Ja, und sie bestraft sich halt danach selber. Wie will sie mir nicht sagen? Und keine Ahnung, also sie versucht halt wirklich diese 10 Gebote zu leben und dann steht da halt drin, du sollst auf die Kalorien achten und sie von Essen zu Essen verringern und das ist also Voll die Sekte ist das, ey. Wie alt ist deine Freundin? 17. 17 erst. Wie lange ist sie schon erkrankt? Also sie hat gesagt, seit 2-3 Monaten geht das mit Sicherheit. Ach so, das ist ja noch nicht lange. Das ist noch nicht lang, nein. Das heißt, vorher hat sie ganz normal gegessen? Kannst du das einschätzen? Ja, ich denke schon. Also so lange kenne ich sie noch nicht. Aber also sie ist eine lebensfrohe Person eigentlich. So. Mhm. Sie ist Cheerleaderin und... Also, das ist schon mal positiv, dass sie noch nicht so lange dabei ist. Positiv finde ich auch, dass sie bei dir schon gesprochen hat. Das ist immer gut. Reden ist natürlich immer eine wichtige Voraussetzung. Andererseits hast du eine sehr schwierige Rolle, weil du wirst letztendlich natürlich ihr entscheidend nicht helfen können, denn das muss sie selbst machen. Genau. Aber du kannst ihr natürlich zur Seite stehen. Das werde ich auch machen, nur weil ich höre ja schon, dass du da engagiert bist, hast dich schon kundig gemacht. Mehr als sie informieren und sie vielleicht auch davon überzeugen, was für ein absoluten Schwachsinn das ist und wie sie ihr Leben und ihre Gesundheit ruiniert, mehr kannst du nicht machen. Ja, aber ich kann da jetzt auch nicht wirklich so zugucken, weil ich will ihr nicht zu nahe treten. Ja, also das ist mal das. Ich habe schon gesagt, dass sie eine tolle Figur hat und. Das Problem ist natürlich, du sagst, ich will ihr nicht zu nahe treten. Das darf man auch nicht. Man darf die Leute natürlich nicht zu sehr unter Druck setzen. Dennoch muss man natürlich für sie da sein. Andererseits muss man es dann auch manchmal aushalten, dass man daneben steht und nichts tun kann. Das ist immer das Schwierige, wenn du mit einem Menschen zusammen bist, der an einer Sucht leidet. Das ist immer grauenhaft. Das ist immer zermürbend für den, der dabei ist. Also mehr als aufklärend sprechen mit ihr und zu appellieren, dass sie sich professionelle Hilfe sucht. Mehr kannst du nicht machen. Diese Hilfe. Bitte? Was für Hilfen gibt es denn da? Da gibt es mittlerweile gerade, was den ganzen Bereich der Essstörung anbelangt, eine große Anzahl von Hilfsangeboten, Psychotherapien, Hilfsleistungen, würden wir dir gleich gerne noch an die Hand geben, damit du das schon mal hast. Und dann könntest du das deiner Freundin anbieten. Im Prinzip muss sie zu einem Psychotherapeuten gehen. Und die Chance, so kannst du ihr das ja vielleicht auch erklären, wenn sie dir die Wahrheit gesagt hat, das wissen wir nicht. Wenn sie wirklich erst seit 3 Monaten magersüchtig ist, ist das eine hervorragende Chance, wieder schnell daraus zu kommen. Jeder Monat, jedes Jahr, wo man tiefer sinkt in diese Sucht, in diese fürchterliche Welt, umso schwieriger ist es rauszukommen. Also sie ist durch Freunde da reingekommen und sie lebt halt wirklich diese Richtlinien und will halt keine böse Anna sein, sondern immer eine gute Anna und absurd. Und sagt halt, Anna ist meine beste Freundin, sie hilft mir beim Abnehmen und sie will mir doch gar nichts Böses. Aber wie gesagt, ich finde es schon mal gut, dass sie bei dir gesprochen hat. Das ist schon ein Vertrauensbeweis, vor allen Dingen, wenn ihr mal gerade erst ein paar Tage zusammen seid. Marco, wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen. Das heißt, meine Psychologin ruft dich an. Die gibt dir mal so ein paar Adressen an die Hand, wohin deine Freundin sich wenden könnte. Diese Adressen kannst du ihr einfach mal hinlegen. Mehr kannst du sowieso nicht machen. Aber damit sie weiß, wenn sie sich entscheidet, sich Hilfe holen zu wollen, dass sie weiß, wohin sie gehen muss. Okay. Ja? Marco, dann legst du auf und wirst von Simone, das ist meine Psychologin, heute Nacht angerufen. Okay, dann bedanke ich mich, ja? Ich wünsche euch beiden ganz viel Glück und alles Gute. Ja, okay. Tschüss. 0800 220 5050. Unsere Nummer, wenn ihr gerne mit uns hier oder mit mir sprechen wollt, dann meldet euch kostenfrei oder mailt uns domian@wdr.de in die Mail. Eure Telefonnummer bitte unbedingt auch reinschreiben. Hier ist die Christine, 42. Guten Morgen, Christine. Guten Morgen. Guten Morgen. Christine, um was geht's? Ja, ich bin mit einem Mann zusammen, der ist 42, seit 2,5 Jahren, wo ich also große Probleme mit habe, weil er noch bei seinen Eltern wohnt. Ich kämpfe um diese Beziehung. Der war noch nie ausgezogen? Nein, nein. Er wohnt also in dem Haus seiner Eltern. Er hat also oben seine eigene Wohnung und ist aber nur bei seinen Eltern. Hat er denn schon mal eine längere Beziehung gehabt mit einer Frau? Er war mit einer Frau 4,5 Jahre zusammen, ja. Und die wohnte dann auch da? Nein, da hat er auch nur eine Wochenendbeziehung mitgeführt. Mhm. Und ich habe ihm von Anfang an gesagt, wie wir zusammengekommen sind, ich möchte keine Wochenendbeziehung führen. Mhm. Da hat er mir dann ewig gesagt, ja, das wird auch nicht, das ändert sich. Und ja, und das verspricht er mir eben halt jetzt seit 2,5 Jahren. Und ich leide eben halt sehr darunter, weil ich nie weiß, wann er wirklich kommt oder wann er hier ist, mhm. weil ewig eben halt es dann heißt, ja, ich muss dies noch zu machen, ich muss das noch machen zu Hause. Mhm. Und er kommt, wenn er dann eben... Was macht er denn zu Hause dann noch? Er hat doch einen Mannhaushalt. Richtig, aber er ist ja nur bei seinen Eltern unten. Und wenn seine Eltern sind beide sehr krank. Und ja. Dann sagen sie, er muss dies noch machen, er muss das noch machen. Und ja gut, und er muss nach der Arbeit erst nach Hause fahren eben halt. Mhm. Sagt mir dann, ich hole eben nur meine Sachen und komme dann. Und kommt aber dann erst um 12:30 hier nachts an. Mhm. Wie weit wohnt er denn von dir entfernt? Circa 30 Minuten mit dem Auto. Keine große Entfernung. Bist du denn öfter bei ihm in der Wohnung? Nein, weil wenn wir bei ihm sind, sind wir ja nur bei seinen Eltern. Warum geht er nicht hoch in seine Wohnung? Weil er da eben, das kennt er nicht, er sitzt nur mit seinen Eltern zusammen. Ach so, welches Verhältnis hast du denn zu seinen Eltern? Eigentlich ein gutes Verhältnis und ich habe auch eigentlich alles versucht, um, sag ich mal, den Eltern zu helfen irgendwo. Mhm. Du sagst, aber sie sind erkrankt. Welche Erkrankung haben sie? Wie sind sie erkrankt? Die Mutter, die hat hier so eine Herzklappe und hat auch schon im Krankenhaus gelegen mit klinisch tot und haben sie wiedergeholt und Makomar und zuckerkrank und der Vater hat diese Parkinson-Krankheit und ich meine, das verstehe ich ja auch alles, das ist ja auch alles okay, aber die Sachen, die er mir eigentlich sagt, was er vorhat, er sagt selber zu mir am Telefon, ich möchte mehr bei dir sein und ich kläre das auch jetzt, aber im Endeffekt kommt nichts, es passiert nichts. Geht es jetzt nur darum, dass er so unzuverlässig ist? Oder geht es auch darum, dass du irgendwann eigentlich auch mit ihm zusammen wohnen möchtest? Ich möchte eigentlich auch, was wir ja jetzt, er hat mir ja Silvester auch den Heiratsantrag gemacht, wo ich gesagt habe, ich kann ihn auf keinen Fall heiraten, solange er noch bei seinen Eltern lebt. Wie stellt er sich das denn vor, wenn er dir einen Heiratsantrag macht? Wie und wo sollte er leben? Er sagt dann, er will mit mir zusammenziehen, aber... Wo denn? Ja, er will dann, dass ich nach denen hinziehe. Also ich denke mal, er möchte am liebsten, dass ich in das Haus mit einziehe. Wäre denn da genug Platz? Ja, sicher, klar. Ja. Er hat eine große Wohnung oben. Würdest du das denn machen wollen? Nein. Warum nein, nicht? Nein, weil ich dann hundertprozentig mit den Eltern nicht... Also, weil die Eltern immer mit dazwischen sein werden. Wenn er dich denn mal besucht, bleibt er... Ich sag, wenn er dich denn mal dann besucht, ab und zu, und kommt abends, bleibt er dann über Nacht? Wenn er freitagsabends kommt, bleibt er bis montagsmorgens hier. Ach, das geht dann schon, dann kann er die Aber Eltern noch allein lassen. Wenn er dann montags erst mittags anfängt zu arbeiten, muss er spätestens hier, sag ich mal, um 10:30 wegfahren, weil er ja vorher noch nach Hause muss. Und da habe ich auch schon gesagt, ich sag, warum kannst du nicht von hier aus zur Arbeit fahren? Ne? Da könnte man natürlich jetzt volle Kanne reinschlagen und können sagen, mein Gott, der Typ ist 42 Jahre alt und ist so ein Mamasöhnchen und hängt zu Hause rum. Richtig. Die ganze Sache ist natürlich jetzt kompliziert durch die Erkrankung der Eltern. Das sind ja offensichtlich alte Leute. Richtig. Da kann man natürlich jetzt nicht so hart und so klar urteilen. Vielleicht versteckt er sich ja sogar so ein klein wenig hinter der Erkrankung der Eltern, mal böse gefragt oder spekuliert. Er hat mir auch schon gesagt, dass er damals dabei war, wie das mit seiner Mutter passierte, also wie sie da auch klinisch tot war und dass er das alles miterlebt hat und dass er eben halt nicht zu seinen Eltern von jetzt auf gleich sagen kann, pass mal auf, ich zieh aus. Na, das Problem, Christine, ist natürlich, dass der den Absprung über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, verpasst hat. Ja, ne? Das hätte der mit Anfang 20 machen müssen. Richtig, genau. Und das hat er verpasst. Das hat er verpasst. Und so ist das jetzt so eine eingefahrene Geschichte. Und jetzt sind die Eltern auch noch krank. Da ist es natürlich wirklich schwierig zu sagen, jetzt gehe ich weg und lasse sie alleine. Richtig, genau. genau. Aber natürlich hast du als Freundin oder Verlobte oder was? Als Verlobte eigentlich sogar, nur sie erkennen die Verlobung nicht an. Wer? Ja, weil er das, die Eltern von ihm. Die erkennen die Verlobung nicht an? Nein, die Verlobung ist bei uns im Verein damals gemacht worden, wo wir im Urlaub waren. Und wir haben denen das dann anschließend gesagt und da hat sie gesagt, nein, das akzeptiere ich nicht, denn wir wussten nichts davon, wir waren nicht dabei. Na, das sind ja Zustände. Ja, das und heißt, sie hat dann eben halt gesagt, dann haben wir gesagt, na gut, dann machen wir die offizielle Verlobung hier nochmal. Ja. Ja, aber da ist auch nie wieder drüber gesprochen worden. Ach so, das heißt, du sagst, du kommst mit denen ganz gut klar, die offensichtlich mit dir nicht so. Also ich habe mittlerweile das Gefühl, dass sie mich nicht akzeptiert. Ja, weil du ein Störenpunkt. Obwohl, wenn ich mit ihr darüber rede, wenn ich es dann hintenrum um eine Blume ihr versuche zu sagen, dann sagt sie, nein, ich finde das doch gut, dass ihr zusammen seid und ich will auch, dass ihr zusammen seid. Ja, da, aber sie kann nicht akzeptieren. Ich glaube, das ist ein klassischer Fall, ist das das einzige Kind? Nee, er hat noch einen Bruder. Aber der ist draußen. Der ist draußen, ja. Mh. Okay, wo die Mutter vielleicht gekrallt hat, der Vater vielleicht auch, weiß man nicht. Und die immer die Macht ausgeübt haben und die üben sie bis heute aus. Wenn du deinem Freund sagst, ich will da nicht wohnen, was sagt er denn dann? Da geht er eigentlich drüber hinweg und sagt dann, nein, dann werden wir auch irgendwann zusammenziehen. Aber er macht mir eigentlich seit 2,5 Jahren Versprechungen, wo er ewig zu mir sagt, es ändert sich, aber es passiert nicht. Ich habe so das Gefühl, wie du das erzählst, dass es dir bis hier steht. Aber ganz groß, ne? Ja. Dass du wirklich, da fehlt nicht mehr viel. Das ist, also wie gesagt, ich habe aber auch einfach nicht den Mut, oder ich sag mal, wenn er hier ist, ich kann nicht zu ihm hingehen und sagen, pass auf, es ist Schluss, weil ich ihn eben so unheimlich liebe. Mhm. Ja. So, und ich dann irgendwo wieder den Hoffnungsschimmer habe, naja gut, vielleicht ändert sich's ja doch. Ja. Das glaub ich zum Beispiel nicht. Ja. Warum sollte sich das gerade jetzt, in einer auch noch ernsten Situation, wo die Eltern erkrankt sind und wo es ihnen vielleicht sogar zunehmend schlechter geht, wie sollte sich das da ändern? Im Gegenteil, es verengt sich wahrscheinlich noch immer mehr zwischen ihm und den Eltern. Und somit steckst du in einem Dilemma. Du möchtest da nicht hinziehen. Du kommst letztendlich, wenn wir Klartext reden, auch nicht gut mit den Leuten klar. Nee. Ja, also. Ne? Ich komme in dem Sinne nicht mit ihnen klar, weil ich einfach denke, sie versuchen ihn immer noch zu erziehen. Natürlich, die üben Macht auf ihn aus. Er kann nicht selber entscheiden. Er kann nicht einfach sagen, pass auf, ich fahre jetzt dahin und fertig. Ja. Das kann er nicht. Ja. Deshalb, Christine, stehst du vor einem großen, wirklich in einer Zwickmühle. Ja. Wenn du wirklich so bedient bist und du mittlerweile auch emotional so fast schon geladen bist, wenn du daran denkst, wird dir eigentlich nichts anderes übrig bleiben, als dich zurückzuziehen. Aber das wird er irgendwo auch nicht zulassen, das weiß ich. Wenn ich jetzt wirklich sagen würde, ich mach Schluss, das würde er nie so akzeptieren. Also er wird da drum kämpfen, sage ich. Ja, lass ihn doch mal kämpfen. Ja. Lass doch mal. Vielleicht hast du auch, ich meine, das machst, dieses Spielchen machst du ja jetzt 2,5 Jahre mit. Richtig. Wenn du das jetzt ein halbes Jahr mitgemacht hättest, würde ich sagen, na okay, aber den Vorwurf kann ich dir ja auch machen, warum machst du das so lange mit? Dann lass ihn doch mal ein bisschen kämpfen. Vielleicht kriegt man, es muss doch eigentlich alles unter einen Hut zu kriegen sein, dass er sich vernünftig um seine kranken Eltern kümmert, aber dass er auch deinen Ansprüchen und deinen Vorstellungen gerecht wird. Ich verlange ja gar nicht, dass er seine Eltern aufgibt, im Gegenteil. Das darfst du auch nicht. Ich habe meine Mama sehr früh verloren. Mhm. Entschuldigung. Und ich muss sagen, also ich würde das nie, dass er von seinen Eltern weg kann. Aber ich sag mal, wenn er doch bei mir ist oder wenn wir zusammen wohnen und seine Eltern rufen an und sagen, pass mal auf, ich brauche deine Hilfe, dann soll er da sein. Und dann wäre ich auch da. Ja, schon verstanden. Also ich würde mal sagen, jetzt zum Ende unseres Gesprächs, Christine, lass ihn mal kämpfen. Riskier's mal. Poker mal ein bisschen hoch. Mach mal. Werde ich machen. Musst du machen, finde ich. Ja, sonst bist du irgendwann so zornig und frustriert, dass die Sache eh kaputt geht. Ja. Mach mal. Alles klar. Viel Glück wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. 0800 220 50 50. Wie Grun. Guten Morgen. Ja, hallo. 58. Ja, genau. Sigrun, um was geht's bei dir? Ja, ich habe also folgendes Problem. Ich habe vor 22 Jahren meine Ehe aufgegeben. Ich hatte einen sehr lieben Mann, einen sehr braven Mann, der alles für mich getan hat. Mhm. Dann kam irgend so ein Lofrock aus Holland. Was kam da? Ein? So ein toller Typ aus Holland. Wie hast du denn genannt? Lofrock? Lofrock, habe ich gerade gesagt. Finde ich gar nicht sofort. Der also unheimlich viel erlebt hatte und ganz toll war. Und ja, ich habe dann meine Ehe aufgegeben und bin mit ihm zusammengezogen. Vor 22 Jahren? Ja. Ja. Also Ehe aufgegeben, dann kam der Typ aus Holland mit dem... Genau. Und hast du zuerst die Ehe aufgegeben und dann mit dem? Oder nee, war der Grund? Ich habe dann die Ehe aufgegeben. Ah ja, okay. So, und er hat um mich gekämpft, er fand das alles ganz toll, bis ich geschieden war. Und dann fing das an, dass er fremd ging, bösartig wurde, viel getrunken hatte. Hm. Ja, und das habe ich dann irgendwie alles über mich ergehen lassen. Ich wurde gewarnt von allen Leuten und ich wollte einfach nicht zugeben, dass ich im Unrecht war, und habe immer gedacht, ich kann ihn ändern. Hm. So, und das habe ich dann so circa 14, 15 Jahre mitgemacht. 14, 15 Jahre? Ja, ja. 14, 15 Jahre Unglück. Mhm. Und dann wurde er sehr, sehr krank. Mhm. Er hängt also jetzt seit 15 Jahren an der Dialyse. Mhm. Und ich pflege ihn jetzt mehr oder weniger. Aber du sagst, du hast das 14, 15 Jahre mitgemacht. Da bleiben mir noch ein paar Jahre übrig. Du hast ihn vor 22 Jahren kennengelernt. Ja, ja, aber... Da fing die Krankheit schon an. Achso, dann hast du dich vor ein paar Jahren innerlich von dem getrennt, aber du pflegst ihn noch, oder wie? Ja, ja, klar. So. Mhm. Nur ich muss also jetzt immer mehr feststellen, er ist jetzt auch super lieb und dankbar, dass was alles ich für ihn tue, das findet er toll. Mhm. Nur mir geht's jetzt einfach so, dass ich gefühlsmäßig immer mehr anfange, ihn zu hassen. Mhm. Diese schlimmen Jahre mit diesem Mann, was war das Schlimmste, wenn du mir das so erklären könntest? Ja, Erniedrigungen. Beschimpfungen. Beschimpfungen. Er hat schlimme Worte zu dir gesagt? Ja, ja. Sag mal ein Wort. Schlampe. Ja. Solche Sachen. Ja. Und ich habe immer gearbeitet. Ich habe also einen schweren Beruf gehabt. Ich war in der Pflege tätig. Ja. In der Altenpflege, und ich habe auch immer meine Arbeit gemacht. Hat er dich auch geschlagen? Ja, ein, zwei Mal. Hm. Ja. Aber im Prinzip viel mit Worten gemacht. Erniedrigungen halt eben. Erniedrigung. Psychoterror? Ja. Ja. Ja. Kann man das sagen, dass es über diese vielen, vielen, vielen Jahre eigentlich permanent so war? Ja, nee, es gab immer wieder Zeiten dazwischen, wo er denn auch sehr einsichtig war. Hm. Und dann kamen eben halt die Alkoholexzesse und dann wurde es schlimm. Ne? Also, wie schlimm war das denn mit dem Alkohol dann zum Ende? Ja, das war also teilweise so, dass er 4, 5, 6, 8 Nächte nicht nach Hause kam. Und wenn er denn nach Hause kam, dass er sehr, ja, bösartig wurde. Ja. Ist er dir auch fremdgegangen? Ja, natürlich. Mehrfach. Und mit den allerbesten Freundinnen und Kolleginnen. Erstmal gefragt, Sigrun, wieso hast du dich in all diesen, in diesem Martyrium von dem nicht getrennt? Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ist keine Antwort. Nee, das ist genau das. Ich habe also früher Freundinnen geraten, die in so einer Situation waren, könnte mir nicht passieren. Ist mir aber dann passiert. Angst, emotionale Abhängigkeit, ja, Hörigkeit? Angst, ich weiß es nicht, vor dem, was die Leute sagen. Wobei, du hattest einen guten Job, du hättest gut wunderbar alleine leben können. Ja, klar. Angst vor vielleicht? Ja, man hat mich vorher vor ihm gewarnt und ich habe immer allen erzählt, ich schaffe das und ich kann ihn ändern. Hast du in all diesen Jahren auch mit niemandem so richtig drüber gesprochen, wie du leidest? Ja, ich hatte eine gute Freundin, die aber dann irgendwann auch kein Verständnis mehr hat und gesagt hat, so, pass auf, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Klar, irgendwann geht der besten Freundin das auch auf die Nerven, ja, weil die klar. Beste Freundin sagt, verdammt nochmal, dann trenn dich. Ja, genau. Und labe mir nicht die Ohren zu. Genau. Ne? Hast du ein Kind eigentlich? Ich habe einen Sohn, der inzwischen 31 ist. Von dem ersten Mann? Von meinem ersten Mann, ja. Was sagt denn der Sohn zu dem Dilemma? Der kriegt das ja auch mit. Ja, der hat das wenig mitgekriegt, aber er hat einiges mitgekriegt. Aber der ist doch dann quasi bei euch aufgewachsen, ne? Ja, ja. Aber der muss dann auch diesen neurotischen Mann mitgekriegt haben. Ja, klar. Wie ist das Verhältnis zwischen deinem Sohn und diesem Mann? Ja, eigentlich normal. Also mein Sohn weiß zwar, was da gelaufen ist, aber er sagt auch letztendlich, ja gut, du musst damit klarkommen, du hast das mitgemacht und so, er akzeptiert ihn, weil er hat auch dann, wenn mein Sohn als Kind irgendwelche Schwierigkeiten hatte, auch ihm viel geholfen und so. Er war dann teilweise auch sehr, sehr fair und nett und lustig. Also hat er den Sohn schon ganz ordentlich behandelt? Doch, ja. Vielleicht den besser behandelt als dich? Ja, kann man so sagen. So, jetzt ist dieser Mann, über den wir sprechen, seit vielen Jahren schwer krank. Ja. Und du pflegst ihn. Ja. Der ist jetzt zahmer geworden, weil er krank ist. Ja, natürlich. Aber in deinem Herzen sieht es übel aus. Ja, weil ich stelle an mir fest, dass er ist im Moment eine ganz, ganz arme Socke. Es geht ihm wirklich schlecht, aber ich stelle bei mir fest, dass ich da gar keine Gefühle mehr habe. Ne? Dass ich manchmal einen richtigen Hass habe, wenn er irgendwie das nicht schafft mit dem Anziehen und ja, muss ihm helfen. Jetzt kommt das alles hoch. Richtig bösartig werde teilweise. Ja. Ist er, wie krank ist er? Ich habe Angst vor mir selber letztendlich noch. Ja, wie krank ist er? Muss er im Bett liegen? Nein, er hat teilweise Phasen, wo er im Bett liegen muss. Es fällt ihm auch sehr, sehr schwer zu laufen, aber er gibt sich immer unheimlich große Mühe. Er bemüht sich dann wirklich rauszugehen und noch so einen Fuß vor den anderen zu setzen. Er will das schaffen, ne? Was ist, du hast gerade Dialyse gesagt, was sind seine Haupterkrankungen? Wo ist er am meisten angeschlagen? Ja, das ist alles. Also Dialyse heißt, er hat eine Herzklappe, der hat jetzt gerade Augenlinsen gekriegt, der hat, die Nieren sind weg, der hat Beipässe in den Beinen, also eigentlich von Kopf bis Fuß. Also völlig angeschlagener Mann. Ja. Wie alt ist er? 62. 62, Ich spüre bei mir, Sigun, dass ich ungerecht werde. Ne? Ja, und ich habe dafür Verständnis. Ich kann das verstehen, dass du so empfindest. Wenn du so viele Jahre runtergeschluckt hast und dich hast demütigen lassen und hast erlitten, dass da irgendwann mal der Punkt und jetzt vor allen Dingen da auch, wo er jetzt erkrankt ist und er schwächer ist, dass da ein Hass hochkommt, ist doch so menschlich, ist das doch. Ja. So menschlich. Ist nur die Frage, wenn ich ihn aus der Badewanne hole und ich sehe ihn, was für ein hilfloser Mensch er ist und wie gesagt, es ist ja auch letztendlich mein Beruf, dann ärgere ich mich über mich selber, weil ich denke, mein Gott, wie ungerecht bin ich jetzt. Ne? Ich hätte ja auch damals gehen können. Hättest du. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Das hättest du tun müssen. Ja, sogar. Klar. So, aber jetzt ist jetzt. Und deshalb muss man gucken, wie verhält man sich jetzt. Du sagst, du hast sogar fast ein bisschen Angst vor dir selbst. Ja. Dass du irgendwann, dass das mal unkontrolliert durchschlägt, dieser Hass. Na, unkontrolliert durchschlägt, glaube ich nicht. Aber dass ich einfach auch Dinge sage, die ihm jetzt in seiner Situation unheimlich wehtun. Ne? Dann sage ich schon mal, guck dich doch mal an, was du für ein Wrack geworden bist oder irgendwie sowas. So unter uns jetzt, wie weit, wenn du so ganz in der Stille mit dir alleine bist, wie weit gehen deine Gedankenspielereien bis dahin, dass du auch mal diesen vielleicht für dich bisher tabu belegten Gedanken denkst, du gibst ihn in ein Heim und trennst dich? Nee, glaube ich nicht. Das nicht. Würde ich nicht tun. Würde ich also mit keinem Familienmitglied machen, weil ich habe selbst lange Jahre im Heim gearbeitet. Ich weiß, wie das da aussieht. Ne? Also das steht für dich fest, dass du diesem Mann, solange er noch lebt, zur Seite stehst? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Wie hoch ist seine Lebenserwartung? Tja, das ist so unterschiedlich. Die Ärzte haben ja also schon vor 2 Jahren gesagt, es dauert doch ein halbes Jahr. Ach so. Hat er sich wieder aufgerappelt. Weil er kämpft auch. Ne? Weil so, Sigrun, dann würde ich dir jetzt Folgendes wirklich raten, damit... Ich meine, somit ist die Sache ja klar. Du bleibst bei diesem Mann und du stehst ihm zur Seite. Ja. Was natürlich was dir hoch anzurechnen ist. Ja. Muss ich dir sagen, was hoch anzurechnen ist. So. Aber damit du nicht auch innerlich zu sehr beschädigt wirst, rate ich dir ganz, ganz dringend, dass du dir von außen eine neutrale Hilfe suchst. Ja, muss ich unbedingt machen. Unbedingt. Wo du dich aussprechen kannst, wo du auch genau all das so besprechen kannst, wie wir gerade gesprochen haben, wo du vielleicht auch so ein paar Strategien lernst, ja, mit ihm umzugehen, mit dir umzugehen und so weiter. Damit du dich selbst schützt. Denn das wäre das Schlimmste, wenn du jetzt dich auch noch beschädigen würdest. Das, was ich im Moment spüre, ist, dass ich ihm pausenlos weh tue. Ne? Hm. Ich schimpf ihn oft und sag dann, guck mal, wie du aussiehst oder wie du abgenommen hast und wie schrecklich du jetzt bist und das warst du doch früher der große King. Mhm. Und ich halte ihm natürlich auch vieles, vieles von früher vor. Mhm. Und das ist letztendlich nicht die Lösung, ne? Weil ich bin bei ihm geblieben. Ja, letztendlich ist es nicht die Lösung, hast du recht. Es ist nachvollziehbar, aber vielleicht könntest du Strategien entwickeln, lernen mit jemandem zusammen, wie du das anders irgendwie handelst, diese Gefühle, die da in dir sind. Die sind nun mal in dir. Ja. Ja. Deshalb werden wir dich jetzt im Hintergrund beraten, Sigrun. Das ist toll. Meine Psychologin, die Simone, ruft dich jetzt an und dann könnt ihr beiden das mal beratschlagen, was du da tun könntest. Du musst etwas tun, finde ich schon. Ja. Ja. Dankeschön. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg dabei. Danke. Tschüss, wir melden uns gleich. Tschüss. 1.31 Uhr auf die Sekunde. Und hier ist Timo. 31. Hallo Domian. Das passt ja. 31, 31. Timo. Hallo. Hallo. Wie geht's dir, Domian? Dankeschön. Und dir? Ja, es geht. Mein Hals ist wieder in Ordnung. Ich habe ja letzte Woche ja heftig gekämpft mit einer schlechten Stimme. Ja. Aber das ist jetzt wieder gut. Ja, das freut mich. So. Folgendes. Ich kann da auch mal kurz einhaken bei einem Vorgänger von mir. Der hatte eben darüber berichtet, dass es im Internet ausschließlich Chats gibt, in denen sich Magersüchtige so präsentieren, als wäre es was Tolles. Also dem muss ich ganz vehement widersprechen. Also da kann ich sagen, da gibt es auch andere Chats. Aber das ist auch mein Thema. Also wie, da gibt es auch andere Chats? Da gibt es andere Chats, wo Leute drin sind, die wirklich sagen, ich bin magersüchtig und das ist schlimm und ich möchte mich darüber austauschen und so. Natürlich, aber das hat der Marco ja auch nicht bestritten. Der hat ja nur von dieser einen Geschichte erzählt. Ach so, dann habe ich das eben falsch verstanden. Ja, also da möchte ich auch einhaken. Also ich würde mich als internetsüchtig bezeichnen mittlerweile. Wie lange sitzt du denn vorm Rechner? Ja, so 10 bis 12 Stunden täglich. Das ist krass. Ja. Und was machst du denn dann, wenn du, was machst ja, du? Ja, also erstmal natürlich ganz normal surfen, dann das... Stopp. Was heißt surfen? Was machst du denn da? Ja, also ich gucke, was es für neue Seiten gibt, was es für neue Programme gibt, was ich dann mal wieder downloaden kann auf meine neue Festplatte. Dann diverse Camp-Chats. Ja, also Sex mit meiner Freundin ist auch gar nicht mehr. Das hole ich mir alles im Internet. Ach, du hast eine Freundin? Ja, ich habe eine Freundin. Machst aber trotzdem Kamerasex mit jemand anderem? Nee, Camsex nicht. Also ganz normal einfach über Cam unterhalten. Kein Camsex. Ach so, das nicht. Also du chattest mit jemandem und da ist eine Kamera eingeschaltet auf deinem PC. Und du kannst deinen Chaträume, ja. Genau, du kannst den anderen dann sehen, ja. Und das geht dann halt so weit, dass es dann manchmal auch 10 bis 12, 13, 14 Stunden dauert. Ja. Meine Freundin dann nebenan im Bett legt und sagt, jetzt mach doch mal die Kiste aus, so, ne? Aber ich schaff's irgendwie nicht. Wie lange läuft denn das hier schon so? Ja, so drei bis vier Jahre. Und wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? 9 Jahre. 9 Jahre? Ja. Und die hat mir auch schon ein Ultimatum gesetzt. Völlig richtig. Wie geht das denn an den Wochenenden? Geht ihr dann auch gar nicht mal zusammen weg? Aus? Nee, gar nicht mehr. Gar nicht. Alles weg. Also jeden Samstag, jeden Sonntag hängst du abends und nachts zu dem PC? Ja, auch in der Woche. Ne? Hast du einen Job? Nein, ich bin arbeitslos. Achso, das heißt den ganzen Tag, ja, sonst ging das auch gar nicht mehr, 13, 14 Stunden. Es geht also schon so weit, dass ich auch an gar nichts anderem mehr Spaß habe. Ne? Also Internet ist für mich irgendwie eine Plattform, wo man ja heutzutage eigentlich alles machen kann. Ne? Mhm. Und das ist eben auch der Punkt. Also ich glaube, dadurch, dass man eben alles im Internet machen kann, ob nun irgendwas einkaufen ist oder sonstiges, ist das für mich eben so spannend geworden. Mhm. Und darüber hinaus dann eben zur Sucht. Ne? Mhm. So, wenn du selbst das schon so formulierst, dass du das... Ich sehe es ein, ich bin süchtig, ja. Ja, so, dann ist es eine Sucht. Ja. Und da bist du nicht der Einzige. Es gibt Tausende mittlerweile, auch von vor allen Dingen jüngere Leute noch, die komplett PC-süchtig sind. Aber die Jüngeren sind dann wohl eher die Spiele. Das okay, da kommt es auch noch hinzu, aber das ist ja dann letztendlich auch alles egal, ob du ja nun irgendwelchen PC-Spiele spielst. Ja, das Ding ist, dass man seine Leute, seine Freunde, seine Familie, seine Freundin, alle diese Leute, die sieht man gar nicht, die vernachlässigt man total, die sieht man gar nicht mehr. Ne? So, nun ist das eine, den Ist-Zustand festzustellen, den haben wir jetzt festgestellt. Hm. Und du hast den auch schon bewertet, nämlich indem du gesagt hast, das ist eine Sucht. Hm. So. Aber wie man ja oft weiß, ich habe auch schon oft versucht, Aber da habe ich mal gesagt, jetzt fährst du mal weg und nimmst kein Laptop mit. Mhm. Und das hat dann auch geklappt. Nur wenn ich dann zu Hause war, war es ganz schnell wieder so, dass ich dann wieder da meine Sachen gemacht habe im Internet. Ne? Mhm. Und das ist eben, also die Entwöhnung klappt zwar, nur wenn ein PC zur Verfügung steht oder wenn ich in die Stadt gehe, dann ja, lass mal ins Internetcafé gehen oder so. Ne? Mhm. Und das ist irgendwie schon, ich habe da bisher auch keinen Ansprechpartner gefunden, der meinesgleichen ist. Ne? Mhm. Deine Freundin hat dir schon angedroht, wenn sich da nichts ändert, ist Schluss. Also ich habe mir noch maximal einen Monat gegeben. Ja, finde ich sehr richtig von ihr. So, was meinst du? Aber na, hallo, na klar, was bleibt dir anders übrig? Wie willst du dich denn verhalten jetzt? Tja, wie will ich mich verhalten? Ich will versuchen, das einzudämmen. Wie? Ja, das ist die Frage, deswegen rufe ich an, ne? Mhm. Das ist mein Problem, was ich habe. Klassische Frage, wenn man abhängig ist. Der erste Schritt ist, finde ich, sollte man Strategien entwickeln, dass man es selbst und alleine schafft. Wahrscheinlich hilft es in dem Fall nur, indem du die Radikal-Variante nimmst, raus mit dem PC. Oder zumindest den Anschluss abmelden. Mhm. Dann ja, nur das Problem ist, meine Freundin surft selber, aber maximal 1 bis 1,5 Stunden am Tag. Ja. Und wenn sie davon auch nicht mehr kann und ihre Informationen aus dem Netz nicht mehr bekommt, ja, weißt du, was ich meine? Und wenn wir das dann abklemmen, dann ist es ganz... Das ist auch ein bisschen der Draht zur Außenwelt, ne? Ja, okay. Da kann man ja irgendein Mittel finden, dass nur sie Zugang zu hat, zu dem PC, mit irgendeinem Codewort, das man installiert. Ich weiß nicht, irgendwas, da wird ja eine Möglichkeit da sein. Ja. So, dann gibt's noch die Gefahr, dass du rausgehst in dein Internetcafé. Ja. Und dass sie das dann auch gar nicht mitbekommt, ne? Dass ich das praktisch hinter ihrem Rücken mache, ne? No, ja. Oder ich gehe zum Kumpel und sage, ja, lass mal eine Stunde surfen oder zwei. Ja, oder aber das liegt ja an dir, Timo. Das liegt ja, du musst ja zuerst mal für dich eine Entscheidung fällen. Wenn du eine Entscheidung gefällt hast, ich will davon wegkommen, dann musst du halt gegen deine Schweinhunde in dir ankämpfen und das dann eben nicht tun. Ja, es gibt so viele Leute, die süchtig sind, aber es irgendwie nicht gebacken kriegen, ne? Die erst dann aufwachen, wenn es zu spät ist, ne? Und das möchte ich eigentlich nicht. Deswegen musst du was tun. Also wie gesagt, sonst würde ich ja auch von mir nicht behaupten, dass ich süchtig wäre. Genau, wär, ne? Deswegen musst du was tun. Also wenn du jetzt, überlege dir einen Katalog, einen für dich schmerzlichen Katalog von Eigenmaßnahmen, die du aber wirklich von heute auf morgen versuchst zu realisieren. Was meinst du mit Eigenkatalog? Naja, dass zum Beispiel dein Anschluss abgeklemmt wird. Mhm. Dass du dir radikal verbietest, in ein Internetcafé zu gehen. Dass du dir radikal verbietest, oder deinen Freunden, sofern du noch Freunde hast, denen verbietest, dir zu erlauben, dass du an den PC gehst. Mhm. Und so weiter. Dass du eine Lösung... Aber ich glaube, das ist ziemlich schwer. Also wenn man das auf die Methode versucht, es gibt immer Schlupflöcher, irgendwo ins Internet zu kommen. Timo, wir müssen nicht darüber reden, dass es schwer ist, aus einer Sucht rauszukommen. Deswegen setz dich hin und überlege dir alles Mögliche, was du selbst versuchen könntest erstmal. Also die Erschwernisse, die ich da ja noch habe, sind, dass ich auch keine Arbeit habe, ne? Und dann teilweise nicht weiß, was ich mit meiner Zeit anzufangen habe. So fing ja auch alles an, ne? Ja, was hast du nur gelernt? Bürokaufmann. Ja, wie lange bist du arbeitslos schon? Darf ich gar nicht sagen. Sag's. 10 Jahre fast. Das ist verdammt lang in deinem Alter. Ja. Wie wär's mit deinem... Ich hab deinem Kollegen auch erzählt, ich bin auch berentet. Warum? Aufgrund einer psychischen Erkrankung, ne? Ach so. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht damit zusammenhängt, ne? Was ist das für eine psychische Erkrankung? Ja, also ich habe da immer so manische Schübe, ne? Manische Depression? Kann man so sagen, bist du in Behandlung? Ja. Ach so. Weiß dein behandelnder Psychiater was von deiner Sucht? Ich habe es mal angedeutet, nur du weißt ja, wie es heute ist bei dem Psychiater und Psychologen. Ja. Kaum Zeit, ne? Ah ja. Und er hat mir schon mal gesagt, er würde das gerne vertiefen, aber so weit sind wir bisher noch nicht gekommen, ne? Mhm. Also ich glaube auch, dass viele, die jetzt zuhören, mich verstehen können. Ja, aber darum geht's auch gar nicht. Nein, darum aber... Darum geht's überhaupt nicht, ob dich jemand versteht oder nicht versteht. Mhm. Es geht jetzt darum, dass du davon wegkommst. Mhm. Das ist es. Du bist schon berentet, das heißt, da muss ja schon was Schwerwiegendes vorliegen. Ja, nee, also das hat andere Gründe, ne? Ich sag mal, das liegt hauptsächlich an meiner... manisch-depressiven Phase und ich bin erst internetsüchtig geworden, nachdem ich schon die Rente bekommen hatte, ne? Ach so. Bestünde denn die Möglichkeit, dass du nochmal so auf eine Abendschule oder dich nachqualifizierst irgendwie? Könntest du das? Wärst du ja zu fähig? Ich glaube nicht. Nein. Nein, auch weil ich jetzt erstmal da rauskommen muss. Ne? Naja, okay, ich meine, nur auf die Frage, eine Idee zu haben, wo du sagst, ich habe dann so viel Zeit, was mache ich mit der Zeit? Ja. Die könnte man ja auch ein bisschen sinnvoll... Ja, man könnte ja auch zum Beispiel was Ehrenamtliches machen, ne? Oder so, oder so. Siehst du, ja. Du hast doch schon eine Idee, ist doch super, du hast doch Ideen. Ja. So, Timo, pass auf, du überlegst dir selbst für dich einen Maßnahmenkatalog. Mhm. Wenn du das nicht schaffst, das schafft nicht jeder, dann müssen andere Strategien ran. Dann muss entweder dein behandelnder Arzt ran oder eben auch eine gezielte Suchtberatung und Suchttherapie. Dazu werden wir dich erst nochmal anrufen und dir nochmal ein paar Infos an die Hand geben, damit du zumindest Bescheid weißt. Darf ich nochmal kurz Werbung für meinen Chat machen? Nee, bist du ja in die Ecke. Hör mal, wir unterhalten uns jetzt über Internetsucht und du willst Werbung für den Chat machen. Ich glaube, es geht wohl los. Naja gut, okay, kann ich einsehen. So, Timo, du legst auf und ich wünsche dir viel Erfolg und du musst handeln. Du bist Herr deines Lebens. Ja, du musst es tun, letztendlich. Ja? Werde ich nochmal zurückgerufen? Ja, du wirst nochmal zurückgerufen, genau, von Simone, wegen der Infos, genau. Alles klar, ich danke dir. Alles Gute, viel Glück, ja, tschüss. Danke, tschüss. Hier ist Hajo, 27, hallo Hajo. Ja, hallo Domian. Hi, Hajo. Komme ich schon ins Stottern. Hajo, um was geht's? Es geht um Folgendes. Ich bin seit über einem Jahr mit meiner Freundin zusammen. Ja. Mhm. Haben auch schon zusammen in eine Wohnung gewohnt. Und jetzt sind wir vor 2 Wochen umgezogen in eine andere Wohnung. Mhm. Und, naja, wie soll ich das erklären? Sie fing ganz plötzlich an zu sagen, dass ich sie zu sehr einenge, zu lieb zu ihr bin. Sie einfach zu sehr betüdel. Ich erdrücke sie mit meiner Liebe. Mhm. Und jetzt habe ich gesagt, okay, dann ändere ich mich. Das ist etwa 1,5 Wochen her, als wir dieses Gespräch hatten. Mhm. Habe gesagt, ich versuche mich da ein bisschen drauf einzustellen, weil ich sehe das auch so. Ich bin viel am Arbeiten. Ich habe in der Gastronomie, arbeite morgens bis mittags und dann abends bis spät abends. Mhm. Und sie hat denselben Job. Das heißt, sie fängt nachmittags an und kommt abends spät nachts nach Hause. Und dann versuche ich halt die Zeit mit ihr so schön wie möglich zu verbringen. Ja. Mhm. Ja, und jetzt ist das Problem einfach aufgetreten. Am Samstag kam sie dann zu mir und meinte, wir müssen mal ernsthaft reden. Oh. Und dann sagte sie, sie braucht mehr, sie weiß nicht, was mit ihr los ist, sie braucht einfach Freiheit. Was heißt das? Was meint sie denn mit Freiheit? Ja, wenn ich das wüsste, sie hat mit meiner Mutter dann telefoniert. Ja. Also weil mit mir selber, sie wollte es mir nicht selber sagen, was sie genau will, weil sie Angst hatte, dass ich einen epileptischen Anfall oder so kriege, weil ich unter Epilepsie leide. Hm. Und Stress halt, zu viel Stress für mich halt dazu führt, dass sowas wieder auftreten kann. Verstehe. Was hat sie denn der Mama gesagt? Ja, sie hat zu meiner Mutter nur gesagt, also es ist so gewesen, also ich kann es mal von Samstag hin, wir hatten Samstag einen heftigen Streit. Ich wollte eine Viertelstunde spazieren gehen, wirklich nur spazieren gehen und bin aus dem Haus 20 Meter gelaufen und habe einen schweren epileptischen Anfall gekriegt. Oh ja. Mhm. Dann haben die mich gefunden, die haben halt den Personalausweis von mir gezogen und gesehen, dass ich hier vorne, also direkt ein paar Meter weiter wohne. Mhm. Und haben die natürlich Bescheid gesagt, Sturm geklingelt hier. Und dann kamen sie auch raus, eben besorgen, Rotz und Wasser am Heulen und fing nur an, Schatz, Schatz, Schatz, das wollte ich nicht und sie wäre schuld und so weiter. Ja. Und dann hat sie morgens bei meiner Mutter halt direkt angerufen, als ich im Krankenhaus lag, sie ist noch mit ins Krankenhaus gekommen und hat nur gesagt, sie wäre schuld daran, dass ich jetzt im Krankenhaus liegen würde, weil sie hat einfach gesagt, sie will mir keine Schmerzen zufügen. Okay, aber ich bin jetzt aber noch gespannt darauf, was sie vorher deiner Mutter gesagt hat. Ja, sie hat zu meiner Mutter... Welche Freiheiten sie will. Ja, sie hat zu meiner Mutter nur gesagt, ich würde sie zu sehr einengen, sie müsste mehr Zeit für sich alleine haben. Mhm. Und jetzt ist sie, ich bin heute aus dem Krankenhaus wieder entlassen worden, weil meine Krankheit ist bekannt. Ja. Das heißt, es wird nur mit Medikamenten wieder eingestellt. Geht's einigermaßen gut? Es geht einigermaßen. Ich sollte eigentlich jetzt nicht alleine sein, aber ich bin's nun mal, weil meine Freundin jetzt zu ihrer Freundin gegangen ist für 2 Tage. Ja. Um einfach Freiheit zu haben. Sag mal, ihr seid jetzt vor 2 Wochen wieder in eine neue Wohnung gezogen, ne? So war das. Richtig. Und wohnt jetzt in dieser neuen Wohnung zusammen. Ja. Mhm. Wir haben uns hier schön eingerichtet, ist eine wunderschöne Wohnung. So, nu? Ja, jetzt nu. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Meine Mutter, naja gut, die macht sich halt auch Sorgen um mich. Die hat mich heute angerufen und hat gesagt, ich sollte mir eigentlich keinen Kopf machen, weil Sonntag, nachdem ich halt im Krankenhaus lag, hat Jenny wobei ihr angerufen und gesagt, ich liebe ihn über alles und ich möchte ihn auch nicht verlieren, ich möchte mit ihm weiter zusammenwohnen. Aber ich muss mal klar im Kopf kommen, weil wir hatten in letzter Zeit halt viel Stress mit dem Umzug, wir haben beide keinen Urlaub gekriegt. Mich würde das an deiner Stelle, und ich sag's dir jetzt auch so als Außenstehender, der das jetzt so hört, das würde ich sehr ernst nehmen, wenn sie das gesagt hat. Also mit dem, mit der, dass sie mir, dass du sie offensichtlich irgendwie einengst und dass sie mehr Freiheit haben will. Das muss man ernst nehmen. Was die jetzt im Detail meint, können wir nur spekulieren. Ja, wenn die jetzt nach deinem epileptischen Anfall plötzlich sagt, ach ja, ich bin doch und so, das mag ja auch alles sein. Aber Mitleid ist keine gute Grundlage für eine Beziehung. Ja, das hat sie aber auch schon vorher gesagt. Der Stress fing ja schon vorher an. Schon vor meinem epileptischen Anfall hat sie mit meiner Mutter telefoniert und zu meiner Mutter gesagt, ich liebe Hajo. Nur er muss ein paar Sachen ändern, ich brauche ein bisschen mehr Freiheit. Hat sie denn gesagt, welche Sachen? Ja, sie hat nur gesagt, dass ich sie halt nicht zu sehr einhängen soll. Ich soll ihre Freiheiten lassen, nicht immer direkt nach der Arbeit bei ihr ankommen und ihr so oft sagen, ich sage ihr einfach zu oft, wie sehr ich sie liebe und sie meint, es wird irgendwann unglaubwürdig. Gut, da haben wir schon mal was. Das ist das Erste, was wir in der Hand haben. Du sagst ihr also zu oft, dass du sie liebst. Richtig. Warum tust du denn das? Ja, weil ich Angst habe, sie zu verlieren. Ja, denkst du, davon hältst du den Menschen? Da kannst du genau das mit bewirken, was du jetzt bewirkt hast. Nämlich, dass du einem Menschen auf die Nerven gehst. Ja, und sie hat jetzt halt, also sie hat mir gestern Abend eine Mail geschrieben, also einfach so, weil ich halt im Krankenhaus liege, hat sie mir nur geschrieben, ich wünsche dir, also meine Mutter habe ich gestern angerufen, gestern Abend auch vom Krankenhaus aus, und sie hat gesagt, dass, also Jenny heißt meine Freundin, jetzt für 2 Tage, also bis morgen Abend, 12 Uhr ungefähr, wenn sie dann von der Arbeit wiederkommt, kommt sie wieder zu mir, zu ihrer Freundin geht, damit die einfach mal selber mit dem Kopf klarkommt. Mhm. Also meine Mutter sagte, also Jenny hat wortwörtlich gesagt, es geht ihr darum, sie hat im Moment einfach zu viel am Kopf, das mit dem ganzen Umzug, ein paar kleine finanzielle Sorgen, weil wir sind halt umgezogen und da muss wieder Kaution aufgetrieben werden, dies, das. Ja. Und sie meint, ich nehme das halt alles auf die leichte Schulter. Auf der anderen Seite sagt meine Mutter wieder, Hajo, mach dir keinen Kopf, sie wird dich nicht verlassen, weil sie hat sich vor 2 Wochen dafür entschieden, mit dir zusammen in eine neue Wohnung zu ziehen. Das heißt gar nichts. Das heißt gar nichts. Also das heißt überhaupt nichts. Nimm das mal jetzt vielleicht als Chance, vielleicht kannst du jetzt das Ruder noch rumreißen. Ja. Natürlich wird deine Freundin hin und her gerissen sein und dass die dich wohl offensichtlich auch noch sehr mag oder sehr liebt, ist auch so. Aber da ist auch was anderes. Da ist auch etwas, was sie nervt. Was sie an dir blöd findet. Warum hat sie es nie vorher gesagt? Jetzt erst seit 2 Wochen. Wahrscheinlich, weil sie genauso so harmoniesüchtig ist vielleicht wie du. Das ist sie, also wir sind... Ja. Oh, da, genau. Dann, viele Menschen schieben so etwas sehr lange hin, bevor sie es dann mal aussprechen. Aber nun ist es ja auch egal, nun hat sie es ausgesprochen. Ja, das ist richtig. Und, Gott sei Dank, ich kann darauf reagieren vielleicht. Ja, das hoffe ich jetzt auch. Ich meine, da hat sie dir ja nun wirklich was hingelegt. Mit dem. Wahrscheinlich gibt es noch viele andere Beispiele, die du weißt, die du mir jetzt gar nicht erzählen willst. Wenn sie dir schon sagt, du sagst mir zu oft, dass ich dich liebe. Wow, da läuft mir kalten Rücken runter, das darfst du auch nicht tun. Das heißt, dann nimm dich mal wirklich, schalte mal 2 Gänge runter. Und dann bist du wahrscheinlich immer noch ein sehr netter und aufmerksamer Kerl ihr gegenüber. Das ist jetzt auch eine Frage, dass du das mal ein bisschen trainierst für dich. Ja, ich werde das trainieren. Also es ging darum, meine Freundin hat mir gestern Abend gemeldet, also Schatz, ich wünsche dir eine gute Nacht, ich liebe dich, tu mir bitte einen Gefallen und lasse mich die Tage, wo ich jetzt weg bin, echt komplett in Ruhe. Boah, Hajo, weißt du, wenn mir so etwas jemand sagt... Keine SMS-Böse, kein Anruf. Ja, das ist aber auch genau richtig. Das sagt mir aber, was hab für eine... Habe ich aber auch nicht gemacht. Halt! Nicht gemacht. Das sagt mir aber auch, was für eine Klette du bist. Bin ich auch ganz ehrlich. Horror ist das. Das würde mich auch wahnsinnig machen, wenn ich so einen Menschen an meiner Seite hätte. Dann könnte ich hier noch so nett finden und toll finden, aber das würde mich so absolut aggressiv machen irgendwann. So, jetzt halte dich aber auch zurück. Du, in dem Moment, pass auf, in dem Moment, wo du jetzt dich zurückfährst, das ist die Strategie, wo du sie wieder gewinnen könntest. Das ist deine Chance. Ja, das ist deine Chance. Wenn du das schaffst, hat diese Liebe vielleicht eine gute Zukunft. Das liegt in deiner Hand. Ja, wir waren vor ein paar Monaten noch am Plan, weil, naja, eigentlich, wir lieben uns ja, also vor 2, 3 Monaten war die Planung sogar noch, irgendwann Kinder zu haben und so weiter. Ja, bloß das alles nicht ansprechen im Moment. Darum geht es jetzt gar nicht. Wie meinst du, soll ich morgen Abend reagieren, wenn sie um 12 Uhr nach Hause kommt? Du kannst ja freundlich sein. Ich weiß ja nicht, eure Rituale, die kann ich ja jetzt nicht so einschätzen. Ja, normalerweise sind unsere Rituale so, sie kommt rein, ich umarme, küsse sie und so weiter. So sind unsere Rituale. Na ja, gut. Ich habe mir für morgen einfach vorgenommen, sie kommt rein, ich werde sie darauf ansprechen. Von mir aus sagen, weil ich habe mir ja auch ein paar Gedanken gemacht, was ich ändern möchte. Ja. Und da möchte ich halt Ihren Kommentar oder Ihren Standpunkt hören, was Sie gerne möchte, was ich ändere. Sehr gut, finde ich gut. Und dann werde ich das auch wirklich für voll nehmen. Sehr gut. Ich würde halt aber auch so gerne, wenn ich da mal frei habe, dass wir mehr miteinander unternehmen, weil wenn ich frei habe, bin ich sehr kaputt manchmal und unternehme nicht viel mit ihr, sondern hänge ja in der Bude rum. Sonst gehe ich eigentlich zum Tanzunterricht und so weiter und so fort. Und ich habe mir eigentlich diese Woche Urlaub genommen. Ich habe extra Urlaub gekriegt, damit ich mal wieder mit ein bisschen näher mit ihr zusammenwachse, damit sie merkt, ich bin wohl für sie da, aber ich kann sie auch in Ruhe lassen. Und deshalb habe ich das auch jetzt gestern zu ihr auch gesagt, ich akzeptiere das, dass du für 2 Tage zu deiner Freundin gehst. Musst du. So, und das, was du dir für morgen Abend vorgenommen hast, finde ich alles gut. Und ich hoffe, dass morgen direkt den Laufpass gibt, das hoffe ich. Nein, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. So hört sich das überhaupt nicht an. Ich finde das gut. Dann sieht sie auch, dass du es ernst meinst, dass du dich bemühst. Mhm. Und wenn sie merkt, dass du das wirklich auch ernst meinst, dann mutet sie dir vielleicht auch noch die eine oder andere Wahrheit zu, die sie dir eigentlich auch schon immer mal sagen wollte. Und schon ist noch mehr auf dem Tisch und ihr könnt es bereinigen. Also sie hat viele Wahrheiten auf den Tisch gestapelt. Ja, also diese Gangart finde ich richtig. Macht es. Wenn ihr scheitern sollte oder wenn es irgendwie hakt und es doch nicht funktioniert, dann geht doch 1, 2, 3 Mal zu einer Paarberatung, dass ihr mit einem neutralen Menschen zusammen das macht. Das können wir auch hier machen bei uns, also ist das gar kein Problem, auch wenn man noch nicht verheiratet ist. Ja, klar. Kann ich hier gleich sogar noch eine Beratungsstelle geben lassen von meiner Psychologin. Ja, eine Paarberatung wäre vielleicht was. Ja, könntest du. Versuch es erstmal alleine. Immer meine These. Erstmal alleine versuchen ist immer besser. Ist ein gutes Erfolgserlebnis und man muss sich gleich immer überall hinlaufen. Ja, ich habe bei ihr gemerkt, ich habe die ja damals kennengelernt bei der Arbeit, wo ich am Arbeiten war und habe wegen ihr dann meine Arbeit gewechselt, damit wir überhaupt zusammen sein konnten, weil sie beinahe sonst gekündigt. Sie wurde gekündigt und ich wäre beinahe geflogen, weil ich mit ihr zusammen bin. Und ich kenne sie halt so auch als Mensch, sie ist ein ruhiger Mensch, ein sehr nachdenklicher Mensch. Und deshalb mache ich mir da auch teilweise im Kopf, dass sie alles in sich hineinfrisst. Ja, da hast du morgen die Chance, ihr zu sagen, dass ihr das nicht tun soll. So, hajo. Jetzt legst du auf. Programm für mich. Ja, sehr gerne. Dann legst du auf, sagst meiner Psychologin deine Anschrift und du kriegst dann auch noch die Adressen von der Paarberatung. Du machst eine super Sendung, ja. Danke, freut mich, dass du sagst. Tschüss. Alles Gute, tschüss. Monika ist hier. Monika ist 20. Ja. Hallo Monika, was ist denn los? Hallo. Also das ist bei mir eine wirklich lange Geschichte. Ich war vor ungefähr einem Monat war ich mit meiner Freundin unterwegs. Ja. Und ja, für eine 20-Jährige ist es ja normal, wenn die am Wochenende immer mal ein bisschen mit ihrer Freundin weggeht und auch was trinkt. Ja, sicher. Und dann waren wir halt eben mit dem Feiern fertig. Und mit was wart ihr fertig? Mit dem Feiern. Feiern, ja. Und ich bin mit der Bahn nach Hause gefahren. Ja. Und dann wollte ich halt eben nach Hause. Und dann bin ich ausgestiegen. Und weil ich schon etwas getrunken habe, war mir halt eben ein bisschen schwindelig. Und es war sowieso eine wunderschöne, sternklare Nacht. Und dann habe ich mich auf eine Bank gesetzt. Und dann kam ein fremder Mann von hinten an und er hat mir die Kehle zugedrückt. Einfach so, ohne was zu sagen? Ohne was zu sagen. Ich war einfach nur erstmal total geschockt und dann wusste ich nie, was ich machen soll. Und dann wurde mir schwarz vor den Augen. Ja. Und im nächsten Moment war meine Hose aufgeknöpft und Dann ist der Mensch aber schon um dich rumgegangen, oder wie? Ja. Im Moment sehe ich es nur so, du sitzt da und von hinten greift dir jemand an die Kehle. Ja. So, und dann ist dieser Mensch um die Bank rumgegangen und du hast ihn gesehen. Oder? Naja, was soll ich da schon großartig gesehen haben? Also, ich war angetrunken und mir wurde schwarz vor Augen. Oder hat er dir von hinten die Hose aufgemacht? Nein, der hat mir dann von. Ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Ja. Und dann war meine Hose auf einmal weg. Und dann hat er mich vergewaltigt. Und danach, mittendrin, bin ich zum Glück an meine Tasche gekommen. Und meine Schwester, die hat mir ein Pfefferspray geschenkt. Ein Pfefferspray? Ja, und danach habe ich ihn voll damit erwischt, also in den Augen und. Dann bin ich einfach nur noch gerannt. Nach Hause gerannt. Und es ohne Hose? Nee, die habe ich noch mitgenommen. Ja. Weil er hat sich auf den Boden gekrümmt. Und da hatte ich eigentlich genügend Zeit und ich bin einfach nur noch schnurstracks nach Hause gerannt. Und seitdem isoliere ich mich komplett von meiner Umgebung. Du warst nicht bei der Polizei? Mm-mm. Warum nicht? Weil ich Angst davor habe. Vor was hast du denn da Angst, Monika? Ich weiß es nicht. Weil wenn das irgendwie rauskommt oder wenn mein Freund davon erfahren wird oder meine Eltern oder meine Freunde, dann... Ich glaube, meine Freundin, die würde sich dann auch total die Schuldgefühle machen, wenn sie das hören würde. Und deswegen habe ich auch mit jemandem drüber geredet. Du hast mit überhaupt niemandem bisher geredet? Nein, weil... Aber merk dir, du hast einen Freund, sagst du. Ja. Und wohnst du bei deinen Eltern noch? Ja. Ja. Merken deine Eltern und dein Freund dir das denn nicht an? Doch, so, naja, meine Eltern, die wohnen halt eben nicht richtig zu Hause. Die wohnen halt eben sehr weiter weg, wegen der Arbeit. Und mein Freund, der hat auch schon gemerkt, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Weil ich nicht mehr mit ihm... Also wir hatten jetzt über 3 Wochen lang keinen Sex mehr. Und... Ist es zum Samenerguss gekommen bei der Vergewaltigung? Nein, zum Glück nicht. Also... Warum schämst du dich? Und warum hast du Angst, das deiner Mutter oder deinem Freund zu sagen, Monika? Das Problem ist... Also, das ist bei unserer Familie schon einmal passiert. Also, nämlich bei meiner Schwester. Aber da war sie halt eben kleiner. Also, sie wurde als Kind missbraucht, da war sie 5. Ja. Von einem Mitarbeiter von meinem Vater. Und als meine Mutter das mitbekommen hat, hat sie sich die Pulsadern aufgeschnitten. Du hast Angst um deine Mutter, dass sie sich irgendwas antut. Ja, weil wir sind ja ein und alles. Ja, wobei der Fall natürlich noch ein anderer war als damals mit der Schwester. Ja, natürlich, aber ich will nicht, dass nochmal so etwas passiert. Und wenn, dann würde ich mir auch die Schuld dafür geben. Wobei du dir natürlich die Schuld dafür niemals geben darfst. Du bist Opfer eines Verbrechens geworden, Monika. Du bist Opfer eines Verbrechens geworden und Schuld trägt nur der Täter, nicht du. Warum sagst du es deinem Freund nicht? Ich weiß es auch nicht. Hast du ein gutes, ist das eine gute Beziehung, die ihr miteinander habt? Naja, wir sind jetzt noch nicht so lange zusammen. Also es ist noch nicht so richtig das Vertrauen aufgebaut. Wie lange seid ihr denn zusammen? 3 Monate. Ja. Umso befremdlicher wird er das wahrscheinlich finden. Der wird dich ja jetzt in einer Weise wahrnehmen, wie er dich vorher gar nicht gekannt hat. Ja, ich weiß. Also, ich habe mich jetzt auch komplett verändert. Also, ich merke das jetzt die ganze Zeit. Monika, ich sag dir jetzt mal gleich mal so ganz als erste große Reaktion. Du musst sprechen. Du musst sprechen. Und du trägst überhaupt keine Schuld. Ich finde es gut, dass du hier angerufen hast. Das ist ja schon mal der erste Schritt zum Sprechen. Du musst dich Menschen anvertrauen. Aber wem? Also du kannst es zum Beispiel, wenn du es zum ersten Mal vielleicht deinem Freund sagst. Ich finde ja auch, dass es deiner Mutter auch sagen solltest. Ich glaube nicht, dass deine Mutter aus Verzweiflung sich die Pulsadern aufschneidet, weil du vergewaltigt wurdest. Im Gegenteil, sie muss ja für dich da sein und dir helfen. So. Darüber hinaus brauchst du dringend auch eine professionelle Hilfe, die wir dir gleich vermitteln werden. Und wir werden dir helfen. Damit, du musst ja sprechen, da ist ja was sehr Schlimmes vorgefallen. Das Problem ist ja auch noch, ich gehe noch zur Schule. Und ich war jetzt ungefähr für 2 Wochen nicht in der Schule. Ja, und die Lehrer, die fragen sich natürlich auch, was los ist. Ja, du siehst, das geht nicht so weiter. Es geht nicht so weiter. Dein ganzes Leben funktioniert nicht mehr um dich herum und du bist fertig, komplett fertig mit den Nerven. Also muss etwas geschehen. Wir werden dich jetzt, meine Sendung ist gleich vorbei, aber wir werden dich, das heißt meine Psychologin, eine Frau, wird dich gleich anrufen und dir erstmal erklären, wohin du gehen solltest und kannst, um dir erstmal auch professionelle Hilfe zu suchen. Darüber hinaus könnt ihr natürlich auch noch weitersprechen. Okay. Das war jetzt der erste Schritt, Monika. Du musst dich jetzt äußern und du trägst überhaupt keine Schuld. Überhaupt keine Schuld. Sicher, man kann immer sagen, ich hätte mich nicht da hinsetzen oder nicht trinken sollen. Aber das ist ja alles kein Gegenargument. Ja. Monika, bitte leg auf und wir melden uns gleich. Okay, danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht Uwe Petersen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Festival.